du auch schon mal versucht, über deine Tellerrand hinauszusehen. Wir sind anders, als ihr uns haben wollt. Immer anders, auch wenn die Masse heult. Wir sind anders, als ihr uns haben wollt. Immer anders, auch wenn die Masse heult. Nur festgefahren auf den Kult und das Klischee. Wichtig ist auch nur der Spaß im Leben und das kleine ABC. Denn ich trag auf der Bühne auch Frauenkleider, doch steh ich nicht auf Typen. Denn nichts kann mich so sehr entzünden wie meine Süße in ihre Tüten. Grüne Tüten. So, meine Kinder, man nimmt die Haut, nimmt eine große Nadel, schiebt sie durch und zieht den Ring danach. Dann hat man Piercing und das tut furchtbar weh und entzündet sich und dann müssen die Genitale amputiert werden. Immer anders, auch wenn die Masse heult.